17. Dezember, 17. Türchen. Wichteln. Zaubere ein Lächeln auf das Gesicht eines anderen. Wichtel, Wichtel, Zauberfichtel. Unerkannt sind sie da, wägen ab, was ist, was war. Tanzen in der Stube herum, Wichtel, die sind gar nicht dumm. Bringen nicht unbedingt das, was du wählst, doch dafür das, was deine Seele braucht, damit die alte Kraft verraucht. Wichtel, Fichtel, 1, 2, 3. Altes geht, ist jetzt vorbei. Neues kommt nun in dein Leben. Du kannst auch goldene Fäden weben. Hast du schon etwas über das Wichteln gehört? In der Weihnachtszeit sind die Wichtel aktiv. Sie huschen unbemerkt hin und her und verteilen Lichtpunkte, Niespulver und Botschaften der Seele, räumen hier und dort energetische Dinge fort, putzen die Stube auf einer anderen, nicht materiellen Ebene, beseitigen die geistigen Spinnenweben. Sie werden wegen ihres Schabernacks, den sie auch gerne treiben, manchmal nicht gerne gesehen. Aber trickst man sie aus, bleiben sie fort. Deswegen stelle ihnen etwas Tabak, Schnaps, Plätzchen und Milch hin und lasse sie einfach wirken. Wichteln ist ein Spiel in der Weihnachtszeit, bei dem man anderen Menschen unerkannt eine Überraschung bereitet. Dies kann auf ganz verschiedene Weise geschehen. Wichteln spielt man unter anderem in Schulklassen, am Arbeitsplatz und in anderen Gruppen. Die Namen der einzelnen Mitspieler werden auf Zettel geschrieben und diese in einen Sack geworfen. Jeder Teilnehmer zieht einen dieser Zettel und lässt sich für die Person, deren Namen er gezogen hat, symbolisch etwas einfallen und stellt eine kleine Überraschung unbemerkt an den Platz der Person. Man kann aber auch wichteln, indem man Glücksmünzen verteilt, anderen unbemerkt eine Überraschung bereitet oder jemandem unbemerkt eine Engelkarte oder eine Karte mit einer schönen Botschaft zusteckt. Freude vermehrt die Freude. Sei kreativ. Du kannst heute neue Wege gehen. Bringe einen Fremden zum Lächeln, wie auch immer du es anstellst. Schaue, wo du jemandem die Hand reichen kannst. Genieße die ungewöhnlichen Wege, die im gegenwärtigen Augenblick liegen. Sie öffnen dich für Neues. Wichtele heute mit den Wichteln und freue dich daran. Räuchere deine Stube und reinige sie so auch einmal energetisch. Schaffe Platz, eine Lücke, durch die der neue Geist hereintanzen kann. Du wirst einen Unterschied nach dem Tun bemerken.